Hallo und willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Bevor ich euch heute verrate, um welches Thema es geht, lese ich noch einmal alte Kommentare vor. Nachdem ich die Malen-Episode aufgenommen habe, kam noch ein Kommentar rein zur ersten Folge. Hallo Malis, viel Erfolg mit deinem neuen Podcast. Mangels E-Mail-Adresse auf deinem Blog? Find sie halt nicht, schreibe ich gleich hier. Gern darfst dich melden bei mir. Bin Berufsmusiker, Dirigent und Oboist, Geocacher, Oboeman, Podcaster. www.umwomukum.de. Gruß Christian. Da dürft ihr gespannt sein. Dann gab es zur zweiten Folge noch einen von Susanne. Hallo, auch mir gefällt dieser Podcast und falls es noch kein anderer getan hat, schreie ich jetzt hier. Meine Tochter malt sehr gern und würde sich über das Buch sehr freuen. Ich freue mich auf weitere Folgen und wünsche dir viel Erfolg und natürlich viele Grüße. Bis bald im Wald. Susanne oder auch Frau Hitchcock. Frau Hitchcock, ich freue mich. Du bist die Erste. Melde dich doch wegen der E-Mail-Adresse. Ich habe schon fertig gepackt. Kurz nach dem Interview kam noch ein Kommentar zu Ladies First rein von Marco. Das schummel ich jetzt einfach mal dazwischen. Hallo Malis, endlich habe ich es geschafft, die erste Folge vom Ladies Talk zu hören. Die Unterhaltung mit deinen beiden Interviewpartnern war sehr interessant gestaltet und ich habe auch ein paar Ideen aufgeschnappt. Vielen Dank übrigens auch für die Nennung des Camping Caravan Podcast von Sönke und mir. Dadurch, dass du dir die Art der Folgen sowie das Thema völlig offen hältst, bin ich gespannt auf deine nächsten Wundertüten. Ich werde natürlich wieder reinhören. Viele Grüße nach Handewitt von Marco vom CCP Podcast. PS, denke nochmal über dein Intro und Outro nach. Ja, das ist völlig Geschmackssache. Ich liebe ja diese Musik. Kann da auch gerne mitsingen. Heute geht es um das Thema Fotografieren. Dazu habe ich Leon eingeladen. Hallo Leon. Hallo. Stell dich doch mal vor und deine Website. Ja, ich bin Leon Stock, ich bin 16 Jahre, besuche zurzeit die 10. Klasse auf einer Gesamtschule. Fotografieren tue ich seit circa 4 Jahren und ja. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe damals schon viel fotografiert und dann habe ich irgendwann, zu meiner Konfirmation war das, also nach meiner Konfirmation habe ich mich dazu entschieden, mir eine Kamera zu kaufen und ja, seitdem fotografiere ich halt alles, was mir so vor die Linse kommt. Was macht dir an dem Hobby so viel Spaß? Besonders Spaß an dem Hobby macht mir, dass man halt viel ausprobieren kann, viel rumprobieren kann. Man hat verschiedene Möglichkeiten, mit der Kamera selber oder auch halt mit Objekten zu arbeiten. Und ja, das macht mir halt besonders Spaß. So wie mit dieser Kugel? Genau, Kugelfotografie, besonders im Moment mit Autos. Das ist so, was mich so am meisten interessiert und wo ich am meisten Spaß dran habe. Das sehe ich auch auf deiner Homepage. Da sind ganz viele Autos und die Kugel finde ich auch immer schön zu sehen, die Bilder. Damit zaubert immer irgendwie ein anderes Bild, als wenn das nur ein normales Foto wäre. Ja, genau. Das gibt auch gleich eine ganz andere Perspektive. Wenn man die Kugel auch noch umdreht mit Photoshop oder etc., dann sieht das noch ganz lustig aus, leicht verwirrend. Und ja. Arbeitest du viel mit Photoshop? Mittlerweile immer öfter, am Anfang eher weniger. Also irgendwann kommt es einfach dazu, weil die Fotos einfach dadurch noch besser werden, die Farben noch kräftiger. Ja, das macht halt alles einfach schöner. Ist das Hobby für dich kosten- oder zeitintensiv? Ja, kostenintensiv, das kommt immer halt drauf an, was man haben will. Es gibt halt günstige Einsteigerpakete, so um 200, 300, 400 Euro so. Es enthält dann meistens eine Kamera und ein Objektiv. Und je nachdem, wie viel man dann halt machen will, beziehungsweise besitzen will, es gibt ja von unterschiedlichen Marken unterschiedliche Objektive etc., da wird es dann halt je nachdem teurer oder, ja. Zeitintensiv kommt halt immer drauf an, wie viel Zeit man sich nimmt für die einzelnen Fotos. Ich bin ja auch öfters auf Treffen unterwegs, das ist halt schon ein bisschen zeitintensiv. Das kann auch manchmal einen ganzen Tag lang sein. Dort komme ich auch mal gerne mit anderen Fotografen in Kontakt oder ja, mit den Autobesitzern. Ist auch immer schöner, genauere Infos drüber zu kriegen über die Autos. Ja. Also interessierst du dich auch sehr für die Motive, die du fotografierst? Nicht einfach so durch die Gegend, sondern auch mit Interesse. Ja, genau. Allgemein Autos ist ja, war ja, glaube ich, schon so von Kind auf so, dass man das halt ganz cool findet. Schnelle Autos oder auch in dem Fall ja getunte Autos oder modifizierte Autos. Es ist sehr interessant, ja. Da übrig sich ja meine Frage, was du am liebsten fotografierst, ob Menschen oder Tiere. Fließt dann ja alles irgendwie mit ein. Autos habe ich da nicht erwähnt gehabt, das habe ich vergessen. Als Frau ist das nicht unbedingt so mein Motiv. Ich fotografiere lieber Tiere. Ja. Also wenn ich meine Hunde fotografiere, ja, entweder guckt einer nach hinten, es gucken nicht beide, es sitzt nur einer. Es dauert meist ewig und man muss sie bestechen. Ich habe auch mal Ja, mit das ist dann immer das Problem. ja. Ich habe auch mal mit schönroten Hintergrundfotos gemacht. Ich glaube, ich habe 50 Bilder gemacht und zwei davon waren gut. Den Rest konnte ich in die Tonne treten. Hast du auch so ein Problem, dass du dir die Hälfte danach nicht mehr gefällt? Ja, das hatte ich dieses Wochenende oder Donnerstag war das, bei einem Foto-Event, beziehungsweise Event am Hermannsdenkmal bei uns. Das war schön beleuchtet mit Laser und Lasershow halt alles. Und da war halt auch von diesen, ich glaube, insgesamt 200 Fotos nachher nur 20 brauchbare bei. Also ist halt immer ein Abfall dabei. Aber wir sind ja zum Glück digital und demnach kostengünstig. Oh ja, ich weiß noch früher, da konnte man ordentlich viel Geld in die Tonne treten, wenn Bilder überlichtet waren und alles, weil man nicht sehen konnte und man musste sie ja trotzdem kaufen. Ja, genau. Entwickelst du auch Fotos selber oder bestellst du welche oder hast du die nur online? Der größte Teil der Fotos ist nur online. Ich habe mittlerweile ein Fotobuch und eine Leinwand machen lassen. Und ja, ich denke, in nächster Zeit könnten da mehr Leinwände oder auch Fotobücher kommen. Ist halt immer schön, was in der Hand zu haben, ne? Ja, was zeigen können, ne? Genau. Ohne die Kamera anschmeißen zu müssen. Gibt es deiner Meinung nach absolute No-Gos oder also rechtliche oder moralische, was man nicht machen sollte beim Fotografieren? Also was ich persönlich gar nicht mag, ist, wenn man die Fotos einfach weiterverwendet, ohne vorher zu fragen. Am besten noch das Copyright rausschneidet aus dem Bild oder so. Das finde ich ist so ein No-Go, was eigentlich gar nicht geht, weil die Fotos gehören mir, die Rechte sind bei mir und da kann man ja wenigstens mal nachfragen. Ich glaube, das hast du auch irgendwo stehen, ne? Dass man sie gerne verwenden darf, nachdem man das mit dir geklärt hat. Ja, genau. Bei Fotos muss man sowieso immer aufpassen. Eine rechtliche Sache. Und wie sieht das aus beim Fotografieren selbst? Wenn du Fotos machst, gibt es da No-Gos? So manchmal ist das halt auf Treffen, dass man halt eine ganze Zeit lang wartet, um ein perfektes Foto machen zu können. Und dann kommen die Leute an, sehen, dass man da am Fotografieren ist, aber laufen dann halt in das Bild rein. Klar, es ist halt ein öffentliches Treffen, es kann jeder halt rumlaufen, aber ist halt in dem Fall dann doof für mich. Aber ja. Und als Motiv gibt es da irgendwas, was du überhaupt nicht fotografieren würdest? Nö, da habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Ich wüsste schon was. Ich würde keine nackten Menschen fotografieren wollen. Ja, das wäre vielleicht auch noch so das einzige allgemein so Mensch oder Personenfotografie wäre vielleicht interessant, aber ja, weiß ich nicht. Noch nicht so. Also lieber unbewegliche Dinge, also außer Autos. Die stehen dann ja beim Fotografieren. Genau, das ist immer so. Da kann man sich immer aussuchen, was man möchte. Es ist immer sehr leicht, in Anführungsstrichen. Benutzt du wie ich die Voreinstellung oder testest du am Fotoapparat aus, was zum Motiv passt? Also ich verwende den kompletten, also komplett im manuellen Modus. Dementsprechend stelle ich Belichtungszeit und Blende voll mit der Hand ein. Das Einzige, was dann noch auf automatisch ist, ist bei mir der ISO. Aber auch in der Nacht oder so, da werde ich den dann auch, stelle ich den dann auch immer manuell ein, weil das einfach dann besser ist und die Kamera ansonsten Probleme kriegt. Hast du da Tipps für Anfänger? Also ich besonders halt am Anfang, ich wusste gar nicht, was hat die Belichtungszeit mit der Kamera zu tun, was ist die Blende und so. Ich habe mich über YouTube schlau gemacht, ein paar Videos geguckt und etc. und habe mich da halt dann drüber informiert und ja, irgendwann dann halt komplett auf den manuellen Modus in der Kamera umgestiegen, einfach ein bisschen rumprobiert. Da waren dann halt mal zwei, drei Fotos bei, die halt Mist waren, aber dafür dann halt ein gutes. Ja, das ist immer so, was ich allen empfehlen würde, einfach mal mit Videos schlau machen. Das hilft eigentlich. Ja, früher gab es das ja leider nicht. Heutzutage hat man ja die Möglichkeit. Ja, genau. Hast du denn vor, dein Hobby irgendwann mal zum Beruf zu machen oder willst du es als Hobby behalten? Also wenn die Möglichkeit bestehen sollte, irgendwie was im Foto- oder Videobereich zu machen, würde ich das gerne weitermachen. Ja, das ist halt schon spannend und man kann halt seine eigenen Sachen halt auch durchsetzen und ja, ausprobieren halt. Gehst du denn noch zur Schule oder bist du schon in der Lehre? Ich bin noch bis zum Sommer in der Schule und mache dann meinen Realschulabschluss. Hast du denn schon geschaut, ob du da irgendwie Fuß fassen kannst? In der Lehre oder sowas? Allgemein ist Fotograf bzw. oder Videobereich schwer, ohne vorher eine Ausbildung gemacht zu haben. Die meisten Firmen suchen auch Leute, die selbstständig arbeiten können oder also halt schon Führerschein haben und so. Und deswegen, das fällt bei mir eher noch raus. Daher werde ich erstmal eine Ausbildung im IT-Bereich machen und vielleicht dann weiter mit der Fotografie oder so. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Da hat man ja auch viel Entfaltungsmöglichkeiten, in welchen Bereichen man gehen möchte. Ja, genau. Ist Werbung zum Beispiel so ein Bereich, den du machen würdest, oder wäre das eher nichts für dich? Ach doch, Werbung könnte auch so ein Bereich sein, wo ich Spaß dran hätte, denke ich. Oder halt so allgemein Mediengestalter oder so, das ist halt alles ganz interessant. Hast du auch schon mal ein Bild selbst entworfen im Photoshop? Man kann da ja durch, mit den ganzen Pinseln und alles Mögliche selber was basteln. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber irgendwann wird das auch noch dran kommen. Da gibt es ja auch unzählige YouTube-Videos, die man sich anschauen kann, um irgendwas zu erstellen. Ja, genau. Aber selbst dann ist es halt immer noch eine Friemelarbeit, das dann so genau hinzukriegen. Und ja, irgendwann werde ich da bestimmt auch mal mit anfangen. Auf deiner Internetseite leons-fotografie.de hast du auch die Rubrik Produkttest. Folgen da noch weitere Tests? Ich denke, da werden in nächster Zeit auch noch weitere Tests folgen, ja. Finde ich immer sehr interessant zu sehen. Es gibt ja auch unzählige, die Fotobücher anbieten in verschiedensten Varianten. Ja, war in dem Fall auf der Seite auch, aber die haben halt so ein Angebot für Fotografen gehabt, dass man das halt testen kann. Und ja, da habe ich mal zugeschlagen. Das ist doch fein. Gibt's noch etwas, was du erzählen möchtest über dein Hobby? Nö, nö. Dann frag ich mal anders. Verbindest du dein Hobby Fotografieren auch mit anderen Hobbys, wie zum Beispiel Geocaching? Ja, vor allem im Lost Place Bereich fotografiere ich auch ziemlich gerne. Und ja, der eine oder andere Cache verweist ja auch so manchmal auf einen schönen Lost Place. Nimmst du da dein Stativ mit oder machst du es direkt in der Hand und zack, fertig? Meistens fotografiere ich frei aus der Hand, obwohl man halt mit einem Stativ mehr Möglichkeiten hat in dem Fall dann. Was ist an einem Stativ denn so wichtig? Also wofür braucht man das hauptsächlich? Ein Stativ hauptsächlich für längere Belichtungszeiten, beispielsweise bei der Nacht oder so, um halt einfach ja, die Fotos besser wirken zu lassen. Oder auch beim Video, dass die Kamera halt stabil steht oder so. Und da ist ein Stativ halt immer ganz praktisch. Was für ein Equipment benutzt du? Also nur Kamera oder hast du auch, es gibt ja so einen Zoom, dass man ganz weit nach draußen zoomen kann, dass man sich was ganz nah holt. Dann gibt es Makroaufnahmen, glaube ich, dass man zum Beispiel eine Schnecke, den Schleim sehen kann. Also ich besitze mittlerweile zwei Canon-Kameras und mittlerweile auch schon drei Objektive. Und ja, die Objektive sind einmal für Nahaufnahmen und eins für etwas weiter. Unter anderem auch eine Festbrennweite, mit der ich eine möglichst kleine Blende erreichen kann. Ja, dann Blitz gehört auch irgendwann dazu und halt Stativ und Filter und sonstiges, was da halt noch so an einzelnen Sachen zugehört. Hast du mehrere Speicherkarten oder nutzt du nur eine und wechselst dann immer gleich? Ich habe in meiner Kameratasche um die 5 Speicherkarten, sonst glaube ich, falls mal eine versagen sollte, dass man immer eine zum Wechseln hat. Ich hätte jetzt gedacht, falls eine voll ist. Naja, das auch. Weil ich weiß, im Urlaub, da ist ratzfatz eine kleine voll, aber mittlerweile gibt es ja größere Speicherkapazitäten als damals. Ja, genau. Und so 32 oder 16 Gigabyte ist meistens so, was ich verwende. Mit 32 kommt man aber doch gut lange hin, wenn man keine Filme macht, oder? Ja, also ich fotografiere im RAW-Format. Da hat man halt viel mehr Bildinformationen. Dementsprechend sind die Fotos auch etwas größer. Aber ja, da kriegt man auch so um die 1000 sind es, glaube ich, drauf. Irgendwas konnte das Format, was das normale nicht kann. Mir fällt es nur gerade nicht ein. Weißt du das? Bei RAW-Aufnahmen hat man einfach viel mehr Bildinformationen. Man kann auf einzelne Ebenen, also in Anführungsstrichen Ebenen, zum Beispiel den Weißabgleich, wenn der auf automatisch in der Kamera steht, kann man den Nachhinein noch in Photoshop ändern. Und ja, man hat einfach viele Möglichkeiten, was das betrifft. Die Einstellungsmöglichkeiten sind in dem Fall vielfältiger und ja, das ist so, was hauptsächlich RAW schön macht. Ich habe das ja ganz schnell aufgegeben, weil mir das zu viel Speicherkapazität geklaut hatte und ich das nicht überall öffnen konnte. Hast du das Problem auch? Also ich habe insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Bild-PC. Davon waren 2 frei, also freie Software aus dem Internet. Die können das auch nicht. Photoshop hingegen kann da ganz gut mitarbeiten. Ja, das hatte ich früher nicht. Jetzt durch die Firma habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Photoshop zu benutzen. Ich habe nur eine Olympus-Kamera, die war eigentlich recht gut. Aber man kann da keine Einstellung mehr verändern und nur bei Tag Fotos machen. Und auch nur, wo es hell ist, weil sonst ist das Bild ganz schrecklich. Ich weiß auch nicht, woran Ja, das liegt. ich denke, versucht die Kamera das zu dunkel vorne mit dem ISO-Wert auszugleichen und dann ja, wird das Bild halt ganz grisselig, wo selbst nicht mehr der Weichzeichner wieder was ordentlich macht. Leider. Weil für die habe ich halt so einen Zoom. 40 bis 150, glaube ich, ist das. Was auch gut war für Fußballfotos zu machen. Ja, genau, es ist meistens so immer die für Sportaufnahmen. Da gab es diese schöne Festeinstellung für Sport, also für schnelle Bewegung. Hat aber auch nicht immer so gut funktioniert, fand ich. Das war auch Glückssache. Ja, das kommt halt immer drauf an, wie die Kamera das in dem Moment wahrnimmt. Wenn da gerade Schatten ist oder sonst was, dann versucht die Kamera das auszugleichen, indem sie die Belichtung höher macht und dann wird das Foto schnell nichts. Möchtest du noch was erzählen oder jemanden grüßen? Ja, grüßen tue ich alle OBL-Freaks, mit denen wir immer am Cachen sind. Und ja, gucken vielleicht euch jetzt nächstes Wochenende in Berlin. Bei Mario, ja, doch, bei Mario seinem Tockentausch-Taumel und ja. Ich habe mich dafür entschieden, die Aufnahmen immer dienstags online zu stellen. Warum dienstags? Montags bin ich im Geocoin-Stammtisch, donnerstags in der Cache-Frequenz, freitags höre ich Leni beim encyclia.de zu, mittwochs bin ich beim Sport, da habe ich nicht so wirklich Zeit. Da bleibt eigentlich nur dienstags und dienstags passt auch wunderbar, denn an einem Dienstag bin ich geboren. Deswegen denke ich, ist das ein guter Tag dafür. Ist ja sowieso nicht live, von daher kann man das sowieso hören, wann man möchte. Vorschau. Ich habe schon eine Verabredung mit einem Musiker. Nicht ganz unbekannt. Auch ein Geocacher. Freue mich sehr auf das Gespräch. Ich suche noch jemanden, der die gerne über Coins redet. gerne auch zwei Männlein, Weiblein. Melde dich, wenn du Lust drauf hast. Dann sagen wir doch mal den Zuhörern tschüss. Tschüss. Ich mache ja selber gerne Fotos. Hab aber nicht so die Geduld dafür, ne? Muss schon perfekt. Ja, es ist halt immer. Es ist halt immer, wie man die Fotos dann halt so findet. Und halt dann doch mal nochmal das ein oder andere Bild neu machen und ja. Ja, für mich muss das Licht stimmen und dann müssen die Figuren, also die Hunde oder Menschen, richtig stehen. Das muss alles passen. Aber ich mag auch mal nur Tiere fotografieren, mal nur Pflanzen, mal Orte, das ist bei mir total unterschiedlich. Aber Autos kämen nicht in Frage bei mir.